Das ist ein Text auf Französisch. Ja, gestern ich war hier alleine und dann ja, manchmal wenn ich bin alleine, ich habe ein bisschen Inspiration und dann ich schreibe. Ich kann das lesen jetzt, oder? Un amour bien plus éternel. Si les mots de la terre signifient à des sentiments, jamais, jamais assez pour t'exprimer ce que je pense, ce que je ressens. Je t'aime d'un amour qui est bien plus éternel. Notre histoire et nos paroles me donnent des ailes. Eine ewige Liebe. Die Worte, die Gefühle bezeichnen, reichen nie, niemals aus, um auszudrücken, was ich fühle und was ich verspüre. Meine Liebe zu dir ist außerirdisch. Unsere Geschichte und das, was wir uns zu sagen haben, verleihen mir Flügel. Ich buchstabiere. F R I S C H. Asch ist H. Ibrahim will bleiben. Von der Heimatlosigkeit des Asylrechts in Deutschland. Ein Feature von Peter Meisenberg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir mit unserer Arbeit beginnen, darf ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Und das bitte ich auch die Gäste hier in unserem Haus. 22. April 2015. Der Deutsche Bundestag debattiert über Flüchtlingspolitik. Es spricht die Vizepräsidentin Claudia Roth. Der Deutsche Bundestag und die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind zutiefst betroffen über das Schiffsunglück im Mittelmeer, bei dem in der Nacht zum Sonntag vermutlich mehr als 800 Menschen, Frauen, Männer, Kinder, ums Leben kamen. Die Opfer kamen aus Afrika, aus den Ländern des Nahen Ostens. Sie hatten sich auf der Flucht vor Kriegen, vor Gewalt, vor Armut, vor Hunger, vor politischer und religiöser Verfolgung auf den Weg nach Europa gemacht. Woher kommst du? Ich komme aus Russland. Okay. Wer ist das? Das ist Sarah. Richtig. September 2014. Dorte Frisch unterrichtet in einem Flüchtlingsheim in der Stadt Velbert Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt, die in Deutschland einen Antrag auf Asyl gestellt haben. Dorte Frisch arbeitet ehrenamtlich. Die Teilnahme an ihrem Unterricht ist freiwillig, denn den Antragstellern steht kein Deutschunterricht zu. Punkt ist der, dass dieser Personenkreis keinen Zugang zu Integrationskursen hat. Die Integrationskurse eröffnet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Personen mit einem Aufenthaltstitel. Die Flüchtlinge und Asylbewerber haben keinen Aufenthaltstitel. Das heißt, es sind keine Fluchtgründe anerkannt worden, aber man kann sie gleichwohl nicht in ihre Heimat zurückschicken und dann dümpeln sie hier rum in der sogenannten Duldung. Die Aufnahme der Asylrechtsgarantie in unser Grundgesetz ist unlösbar mit unserer Geschichte und unserer historischen Identität verbunden. 26. Mai 1993. Der Bundestag berät in dritter und letzter Lesung die Änderung des Grundgesetzes Artikel 16. Es spricht Hermann Otto Solms von der FDP. Unzählige Menschen mussten im Dritten Reich ihre Heimat verlassen und Zuflucht suchen in fremden Ländern. Nicht immer waren es gute Erfahrungen, die Menschen auf ihrer Flucht vor Diktatur und Unrecht auch an den Grenzen durchaus gefestigter westlicher Demokratien machen mussten. Meine Damen und Herren, die Verfasser des Grundgesetzes waren 1949 auch aufgrund dieser Erfahrungen von dem Leitmotiv bewegt, nach den schrecklichen Jahren der Gewaltherrschaft, nach Krieg und Zerstörung auf deutschem Boden einen rechtsstaatlichen Neuanfang zu beginnen. Niemand, meine Damen und Herren, konnte sich in jener Zeit jedoch die Situation ausmalen, wie wir sie heute und tagtäglich bei der Asylgewährung im wiedervereinigten Deutschland vorfinden. Ich biete das eben kostenlos an, weil mich das einfach auch politisch ärgert, dass dieser Personenkreis keinen Zugang zu systematischem Spracherwerb hat. Es wird ja viel gesprochen über Willkommenskultur. Unter Willkommenskultur kann man viele gesetzliche Regelungen im Ausländerbereich nun beileibe nicht subsumieren. Dieses mit dem Spracherwerb gehört dazu. Richtig ist, dass der Status der Leute ungeklärt ist. Gleichwohl ist ihr Verbleib im Inland, dauert an zwischen einem Jahr bis 3, 4, 5, 6, zum Teil 12 Jahren. Und in der Zeit richtet man sich ja hier sein Leben ein. Und wenn man sich hier sein Leben einrichtet, dann muss man ja imstande sein, auch sprachlich mit seinen Nachbarn, mit Behörden, mit Ärzten, mit Schulen zu agieren. Während Dörte Frisch in Velbert Asylantragstellern Deutsch beibringt, läuft im Mittelmeer die Aktion Mare Nostrum der italienischen Marine aus. Sie war eine Reaktion der italienischen Regierung auf die Katastrophe, die sich am 3. Oktober 2013 vor der italienischen Insel Lampedusa ereignete. An diesem Tag sinkt ein mit 545 Flüchtlingen aus Eritrea und Somalia beladener Kutter. 390 ertrinken. Es beginnt eine heftige Diskussion über die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Italien reagiert als einziges Land. Mit Mare Nostrum. Bis zur Einstellung dieser Aktion wird die italienische Marine mehr als 150.000 Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer retten. Tausende ertrinken. Trotzdem. Une flamme s'est allumée le 19 juillet. Je te promets de te la craindre. Éclairée pour l'éternité, et quand je lis dans tes yeux, je peux voir mon avenir. Am 19. Juli wurde eine Flamme entzündet. Ich verspreche dir, sie am Leben zu halten, damit sie ewig leuchtet. Und wenn ich in deinen Augen lese, kann ich meine Zukunft sehen. Die internationale Lage hat dazu geführt, dass wir Flüchtlingszahlen haben, wie wir sie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr hatten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière in einer Erklärung zur deutschen Flüchtlingspolitik vom 30. September 2014. Und deswegen müssen wir mit dieser Herausforderung fertig werden. International bedeutet das, dass wir uns unserer internationalen Verpflichtung stellen und zugleich alles dafür tun, dass die politisch Verfolgten Asyl finden und die, die nicht politisch verfolgt werden, hier keinen dauerhaften Schutz haben und das Land wieder verlassen müssen. Elle veut rester? Rester, ja. Les raisons. Positiv, rester. Das ist Dublin. Dörte Frisch hat einen Verein gegründet. Flüchtlingshilfe Velbert und Projekt Deutschlernen e.V. Die ausgebildete Juristin berät die Flüchtlinge, denen sie Deutschunterricht gibt und hilft ihnen beim Schriftverkehr mit den Ämtern. Es sind durchweg äußerst komplizierte Verfahren. Das kann ich jetzt nur auf Deutsch sagen. Die Rückführung in einen anderen Dublin-Staat ist nicht zulässig, wenn das Asylverfahren dort systemische Mängel aufweist oder eine menschenunwürdigende, erniedrigende Behandlung zu befürchten ist. Das ist bei Italien zurzeit noch gängige Rechtsprechung nicht generell der Fall. Ist eine blöde Sache mit den Italien-Fällen. Am 26. Mai 1993 ändert der Deutsche Bundestag mit der dafür notwendigen Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz. Seit dieser Asylkompromiss genannten Änderung ist Dublin das Stichwort, um das die Behandlung von Menschen kreist, die in Deutschland Asyl beantragen wollen. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Artikel 16a Absatz 1. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Absatz 2. Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat anreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Das Ergebnis der Asylkompromiss ist niederschmetternd und unwürdig. Konrad Weiß vom Bündnis 90 Die Grünen in der Bundestagsdebatte am 26. Mai 1993. Der neue Artikel 16a aus dem Kompromiss Kauderwelsch ins Deutsche übersetzt lautet: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, aber nicht in Deutschland. Entgegen der Vorschrift des Artikels 19.2 des Grundgesetzes, die besagt, dass ein Grundrecht in seinem Wesen nicht angetastet werden darf, tastet er das Grundrecht auf Asyl nicht nur an, er ruiniert es in seinem Wesen. Mit dem Begriff des Drittstaates bzw. des sicheren Herkunftsstaates verschafft sich die Grundgesetzänderung praktische Geltung. Er ist der Eckpfeiler eines nach den in den sogenannten Dublin-Verträgen benannten europäischen Systems der Flüchtlingsaufnahme. Auf der europäischen Ebene für Migrationspolitiker ist der deutsche Innenminister schon immer ein rotes Tuch gewesen. Sabine Hess ist Professorin am Institut für Kulturanthropologie der Universität Göttingen. Ihr Schwerpunkt ist Migrationsforschung. Das würde ich vor allem auf Deutschlands Wirtschaftskraft zurückführen. Deutschland hat innerhalb der Europäischen Union zusammen mit Frankreich, was gerade etwas schwächelt, eine ganz zentrale Rolle inne. Die Deutschen haben auch ab den Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre, waren sie an der Spitze sozusagen des sogenannten Festungsbaus um Europa. Mit dem Asylkompromiss, da waren sie sozusagen federführend an der Spitze der Verschärfung gestanden. Asyl kann nach den 1997 in Kraft getretenen Dublin-Verträgen ein Flüchtling nur in dem Land beantragen, wo er zum ersten Mal europäischen Boden betritt und registriert wird. Das macht es für Flüchtlinge de facto unmöglich, in Deutschland selbst Asyl zu beantragen. Außer sie landen mit dem Flugzeug direkt hier. Aber Flüchtlinge kommen nicht mit dem Flugzeug. Ich bin geflüchtet und dann ich gehe in Mali, nach Mali. Und dann ja, ich komme in Türkei. Türkei, ich komme in Griechenland und dann ich gehe zu Fuß Griechenland nach Mazedonien. Zu Fuß, 2 Tage zu Fuß. Und dann nach Mazedonien, in Serbien, zu Fuß, 2 Tage, alles 4 Tage. Und dann, ja, ich gehe zu Fuß auch in Ungarien. Bleib hier 3 Monate und dann ich komme hier in Deutschland. Nicht das Mittelmeer ist grausam, sondern es ist die Abschottungspolitik, die über Jahre gemacht worden ist. Es ist die Entscheidung, die Seenotrettungsaktion Mare Nostrum zu beenden, meine Damen und Herren. Wegen Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. In der Bundestagsdebatte über Flüchtlingspolitik am 22. April 2015. Auch Sie, Herr Minister de Maizière, haben erst vor einer Woche noch abgelehnt, Mare Nostrum überhaupt zu akzeptieren und haben es als Beihilfe für Schlepperunwesen diffamiert. Ulla Jelpke von der Linken in der gleichen Bundestagsdebatte. Ist Ihnen eigentlich klar, wie beschämend es ist, dass die EU vorigen Jahres diese humanitäre Rettungsaktion eingestellt hat, weil nicht genug Geld war? Die EU hat damit Hunderten von Flüchtlingen und ihren Tod in Kauf genommen. An den 900 Menschen, die vor wenigen Tagen ertrunken sind, tragen Sie eine Mitschuld, genauso wie alle anderen Innenminister, die legale Zugangswege bisher verhindert haben in die Europäische Union. Nach der Einstellung von Mare Nostrum leitet die EU eine massive Militarisierung ihrer Flüchtlingspolitik ein. Der Etat der EU-Grenzüberwachungsagentur Frontex wird um 30 Millionen Euro angehoben. Mare Nostrum verfolgte die Aufgabe, gekenterte Bootsflüchtlinge zu retten. Die Kriegsschiffe von Frontex sollen die Flüchtlingsboote von den europäischen Küsten fernhalten. Rien ne compte à part nous deux, tant seul mais dans le sourire. Nichts zählt außer uns beiden, vereint in unserem Lächeln. Ils auront beau essayer de nous faire Und wenn sie es auch versuchen, niemand kann uns jemals trennen. Ils n'y arriveront jamais. Je t'aime, mon amour. Ich liebe dich, pour toujours. Für immer. Oui. Und nur einer einzigen Sache bin ich mir sicher, si sûr dass chose, du zu mir gehörst, wie mein Schatten. C'est que tu es l'ombre de ma vie. Elle a donné le négatif avec quitté. Parce qu'elle a les papiers d'Italie, asile d'Italie. Oui, je dois lire en avant. Es gibt kein Französisch hier. Schätzchen, du bist bald hier unser französischer Dolmetscher. Ne? Lern Deutsch und dann kannst du arbeiten. Ibrahim, von allen Ibo genannt, ist einer der Schützlinge von Dorte Frisch im Felberter Flüchtlingsheim. Seit Anfang des Jahres 2014 ist er in Deutschland und hat von Beginn seines Aufenthaltes hier ihre Sprachkurse besucht. Er kommt aus dem westafrikanischen Guinea. Im Jahr 2009 ja. hat er Guinea verlassen. So, wenn wir jetzt mal rechnen, das war vor 5 Jahren, jetzt ist er 20, also ist er geflüchtet. Als Jugendlicher, alleinreisender Jugendlicher, hat er seine Flucht mit 15 Jahren begonnen. Ibrahim wohnt in der am Stadtrand gelegenen Flüchtlingsunterkunft von Felbert. Das ist ein Ensemble von 5 schmucklosen Mehrfamilienhäusern mit 3 Zimmerwohnungen. Hier leben an die 300 Personen. Auf den Klingelschildern stehen keine Namen, nur Nummern. Wie zum Trotz haben einige Einwohner dann doch die Nummern mit ihren Namen überklebt. In manchen Wohnungen sind ausschließlich Familien untergebracht, in jedem Zimmer eine Familie. Ibrahim wiederum wohnt in einem Haus, in dem nur Männer leben. Seine Wohnung teilt er mit 4 weiteren, sein Zimmer darin mit einem anderen Flüchtling aus Guinea. Das ist mein Bruder, er kommt aus Guinea. Ah ja. Zusammen zu Hause. Er wohnt in einem Zimmer? Ja. Hallo. Ich bin mit ihm. Er heißt Tcherno Saliu. Tcherno Saliu Diallo. Ja. Das ist Herr Peter. Hallo. Hallo, alles klar? Ja. Okay. Und ja. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer, das ist mein Fernseher, altes Fernseher leider, aber ist klar. Und das, ich habe 3 Kühlschränke. Warum denn 3? Warum denn? Ja, ja, ist so. Manchmal das, mein Bruder benutzt das und ich auch das und das wie... unsere Essen, wir kaufen Essen und dann, ja, wir benutzen das Kühlschrank. Das ist mein Privatkühlschrank und das Kühlschrank ist für ihn. Hilfe für Menschen, das kann nicht bedeuten, dass wir alle, die in Not sind, bei uns aufnehmen. Das schaffen wir nicht. Das überfordert uns tatsächlich und emotional. Hans-Ulrich Klose. Damals Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion bei der Asylkompromissdebatte am 26. Mai 1993. Wobei ich übrigens Wert lege auf folgende Feststellung. Etwa 70% der Bevölkerung eher mehr wollen, dass wir unser Asylrecht ändern. Diese 70% als zumindest tendenziell ausländerfeindlich einzustufen, halte ich für absolut falsch. Ich bestreite den Wahrheitsgehalt solcher Behauptungen. C'est la raison qui m'a fait quitter la Guinée. Ist, das ist eine politische Raison. Notre, comment dire, l'UFDG, le parti de Seydou Alain Diallo, le parti des Peuls. Obwohl Ibrahim im September 2014 erst 9 Monate in Deutschland ist, spricht er schon ein recht gutes Deutsch. Doch wenn es um kompliziertere Dinge geht, um seine Gefühle, fällt er ins ihm geläufigere Französisch. Auch wenn er über die Gründe seiner Flucht aus Guinea spricht, bewegt ihn das sehr. Während des im Jahr 2009 beginnenden Präsidentschaftswahlkampfes in Guinea stößt Ibrahim, der seit seinem 2. Lebensjahr vollweise ist und bei seiner Großmutter lebt, zu einer Jugendorganisation der Partei des späteren Wahlverlierers Seydou Alain Diallo. Die großen Operateure ökonomischen de la Guinée, ce sont les peuples qui ont l'argent. Die Mitglieder von Diallos Partei gehören vorwiegend einer ethnischen Minderheit, den Peul, an, erzählt Ibrahim. Diallo radikalisiert den Wahlkampf zu einem Kampf der Ethnien. Die marginalisierten Peul gegen die Mehrheit der Malinke. Während eines von Diallo organisierten Jugendfußballturniers, an dem Ibrahim teilnimmt, kommt es zu einem Überfall von Angehörigen der Malinke und dabei zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Katastrophe, ein Problem. Und dann passierte eine Katastrophe. Bei der Schlägerei traf ich einen Jungen ganz unglücklich mit einem Stock im Nacken. Et le petit, malheureusement, il n'a pas pu résister. Il est mort? Oui, malheureusement. Er starb später. Et je regrette beaucoup aussi. Das war der Grund, warum ich Guinea sehr schnell verlassen musste. Denn danach war auch mein Leben in Gefahr. Denn wenn die Familie des Kleinen erfährt, wo ich bin, werden sie mir was antun. Wenn man dir so mitspielt, sagt Ibrahim, wirst du verrückt. Er fürchtet nicht nur die Rache der Familie des Jugendlichen, den er getötet hat, sondern auch die Verfolgung durch dessen politische Partei. Deshalb wolle er anonym bleiben und in Deutschland ein neues Leben beginnen. Meine Kindheit, das war nicht leicht für mich. Im Moment brennen 4 Wohnungen in diesem heute Nachmittag geräumten Asylbewerberheim. Die Polizei, die gegen 20 Uhr mit Gewalt und Wasserwerfern und Schlagstöcken und Tränengas gegen die Randalierer vorging, hat sich inzwischen völlig zurückgezogen. Der Reporter Peter Gatter in den ARD-Tagesthemen vom 24. August 1992 gegen 22.45 Uhr. Wir sehen nur auf einer etwa 300 Meter entfernten Eisenbahnbrücke weiße Helme von Bereitschaftspolizisten, die aber dort nur stehen und abwarten, zusehen, wie aus den Krawallmachern und Randalierern Brandstifter geworden sind. Das 3 Tage lang andauernde Pogrom im Rostocker Vorort Lichtenhagen ist der Höhepunkt einer zu Beginn der 1990er Jahre durchs ganze Land gehenden Welle ausländerfeindlicher, rassistischer Übergriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte. Die Anbahnung des Asylkompromisses findet vor dem Hintergrund dieser Pogromstimmung statt. Es sind Demonstranten in das Haus eingedrungen und haben Wohnungen angezündet. Die Vorgänge hier werden begleitet von gelegentlichen Sprechchören Deutschland den Deutschen und Ausländer raus. Wenn wir uns die letzten 20 Jahre deutsche Einwanderungspolitik und Integrations- und Migrationspolitik anschauen, dann tut die in der Tat immer sozusagen die Bevölkerung, wer das auch immer sein mag, irgendwie Teile der Bevölkerung sozusagen vor sich hertragen und in der Tat instrumentalisieren, um Verschärfungen zu legitimieren. Die Migrationsforscherin Sabine Hess. Die Migrationspolitik, was eigentlich eine außenpolitische Angelegenheit oder eine sozialpolitische Angelegenheit sein könnte, ist leider seit den letzten 20 Jahren eine massive innenpolitische, vom Innenministerium orchestrierte Angelegenheit geworden, was vor allem darauf hinweist, dass da immer wieder nationale Töne, nationalistische Stimmungen instrumentalisiert, mitprovoziert und hervorgerufen werden. Die ganze Debatte immer um das Boot ist voll in den 90er Jahren. Die Parole "Das Boot ist voll" stammt vom damaligen CDU-Generalsekretär Volker Rühe. Damit reagiert er auf die Tatsache, dass die Anzahl der Asylantragsteller von 200.000 im Jahr 1990 auf über 400.000 im Jahr 1992 angewachsen ist. In den beiden Jahren nach dem Asylkompromiss sinkt sie auf unter 100.000. Es ist 21 Uhr. Draußen tobt inzwischen eine richtige Schlacht. DPA hatte mittags gemeldet, dass rechtsradikale Kreise ihre Aktionen am Abend gegen die Ausländer fortsetzen würden. Nun ist es soweit. In der Nacht des 24. August 1992 ist ein ZDF-Fernsehteam zusammen mit einer Gruppe von Vietnamesen im Lichtenhagener Flüchtlingsheim eingeschlossen. Wir schauen mit den Vietnamesen hinunter und erblicken blanken Hass und blinde Wut. Zunächst noch gegen die Polizisten. Die ziehen sich aber zurück. Das ist die Chance für die Schlägertrupps. Sie stürmen gegen das Ausländerheim. Wir selbst sind die Belagerten geworden. Was ich begriffen habe, war, dass mich diese Erfahrung als Kind, das am Fernsehen zu sehen, dass mich das wütend gemacht hat, weil es mir Angst gemacht hat. Der Filmregisseur Burhan Kobani ist ein in Deutschland geborener Sohn afghanischer Flüchtlinge. Zum Zeitpunkt der Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen ist er 12 Jahre alt. Und ich kann mich erinnern als Kind, es war einfach eine Zeit, in der man als Ausländer, ich bin damals öfter rumgeschubst worden, plötzlich wurde man irgendwie auf der Straße angepöbelt, Fidschi, Ausländer, was willst du hier, du bist so hässlich. Und dass ich Angst hatte und wütend war, dass ich diese Angst haben musste. In dem Land, wo ich die Sprache spreche, wo ich aufgewachsen bin, in dem ich mich eigentlich zu Hause fühle. 21.35 Uhr. Unten beginnen sie, Balkone und Fenster zu erklimmen. Molotow-Cocktails fliegen in das Erdgeschoss. Irgendeiner brüllt: Diese Chaoten kommen, sie stecken das Haus in Brand. Von der Polizei immer noch keine Spur. Und wir sitzen in der Falle. Beißender Qualm kriecht die Treppen hoch. Ein Kollege hilft mit, Barrikaden zu bauen. Stockwerk um Stockwerk fliehen wir höher hinauf. Und ich wollte diese Angst nicht mehr haben. Und eben auch eine der Motivationen für uns, diesen Film zu machen, war, diesen Leuten, die mir damals Angst gemacht haben, in die Augen zu schauen und zu verstehen, wer sie sind. Weil was wir gerne automatisch tun, ist, diese Menschen irgendwie in die rechte Ecke zu schieben und damit irgendwie aus unserem Bewusstseinskreis rauszuschieben, was eine sehr bequeme Lösung ist. Und unsere Herangehensweise war eine Vermenschlichung der Täter. Nicht um irgendwas zu entschuldigen, sondern um Fragen zu stellen, auf die wir selbst keine Antworten haben, weil sonst keiner macht. Lass die Augen auf! Lass die Augen, lass die Augen auf! Lass die Augen, lass die Augen auf! Lass die Augen, lass die Augen auf! Lass die Augen, lass die Augen auf! Das ist etwas, was mich nicht losgelassen hat. Ich war später als Jugendlicher, weil Jugendliche eben oft links sind, war ich sehr links. Und man hat halt, keine Ahnung, auch viel Punk gehört. Und es war ein Thema, was, wenn überhaupt aufgearbeitet worden ist, dann von der Punkmusik. Bohan Kobanis Film Wir sind jung, wir sind stark kommt Anfang des Jahres 2015 in die Kinos. 5 Jahre hat Kobani für diesen Film recherchiert. Er schildert die Ereignisse in Lichtenhagen einerseits aus der Perspektive der im Flüchtlingsheim eingeschlossenen Vietnamesen, andererseits aus der Sicht einer Gruppe von Jugendlichen, die im Laufe des Pogroms von Zuschauern zu Tätern werden. Wir haben die Figuren so geschrieben, als wären es unsere Freunde. Um eben der Falle zu entgehen, in einfache Muster zu verfallen. Nazis aus sozial schwachen Familien machen böse Sachen. Die Kids in meinem Film kommen aus dem Bürgertum, haben eine humanistische Ausbildung und machen trotzdem monströse Sachen. Erklären kann ich es aber nicht. Und ich will es auch nicht erklären. Allerdings spielt der Vater einer der Jugendlichen im Film eine Rolle. Er ist SPD-Funktionär. Während der Krawalle versteckt er sich in seiner Wohnung. Man kann keinen Film über die Ereignisse in Lichtenhagen machen, ohne letztlich auch die Politiker ins Bild zu rücken. Was wir machen ist, wir erzählen fiktive Politiker, die fiktive Geschichten erzählen, und wir können nur Thesen aufstellen anhand von Indizien. Aber die Art und Weise, wie es geschehen ist, legt doch nahe, dass man die Ereignisse auch instrumentalisiert hat, um politische Ziele zu verfolgen. Die Menschen hier wollen, dass wir die ungebremste Zuwanderung stoppen. Sie wollen aber auch ganz überwiegend, dass wir das Asylrecht für wirklich politisch Verfolgte sichern. Hans-Ulrich Klose, SPD, im Bundestag 1993. Der Asylkompromiss, auf den wir uns im Dezember vergangenen Jahres geeinigt haben und den wir heute gesetzgeberisch in zweiter und dritter Lesung umsetzen, versucht das zu leisten. In der Nacht, da laufen wir die ganze Nacht und verstecken wir auch die ganze Zeit, laufen beispielsweise hier in Makedonien, also dieser Weg von Griechenland, Makedonien, dann Serbien, dann so weit Ungarn. Ja, man bleibt im Wald, manchmal kein Wasser, kein Essen und also keine Kleidung. Und man hat Angst, rauszugehen, weil es gibt Kontrollen, da gibt es viel Polizei. Und wenn Polizei dies, halt dies fest, dann du bist so schnell wieder zurück nach Griechenland. Und ich habe 3, maximal 4 Monate auf dem Weg nach Deutschland. Und war, ganz ehrlich, katastrophal, comme je dis en français. Ich hatte Fußprobleme Und überall Schmerzen, Hunger, war ganz ehrlich sehr, sehr anstrengend. Um seine fünfjährige traumatische Reise quer durch den afrikanischen Kontinent und durch halb Europa verarbeiten zu können, geht Ibrahim auf Vermittlung von Frau Frisch regelmäßig in eine Gesprächstherapie. Er leidet oft unter Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Manchmal, nein, eigentlich ziemlich oft, erzählt Ibrahim, liegt er nachts wach in seinem Zimmer. Dann fühlt er sich einsam. In Afrika, als ich ein Mann war, habe ich mit einer Frau. Und dann hilft es ihm, sich an Afrika zu erinnern, an ein Mädchen, mit dem er aufwuchs und zur Schule ging. Und manchmal hat er dann das Bedürfnis, ihr zu schreiben. Du bist das Einzige, was Platz hat in meinem Geist. Du bist alles, was ich will. Und ich verspreche dir, für immer bei dir zu sein. Ich werde dir nie wehtun. Du bist diejenige, mit der ich leben möchte. Im Laufe des Jahres 2014 beantragen mehr als 600.000 Flüchtlinge in Europa Asyl. Ursache dafür sind vor allem die Bürgerkriege in Syrien, dem Irak und Libyen. In Deutschland haben am Ende des Jahres 2014 über 173.000 Flüchtlinge Asylanträge gestellt. 2015 hat sich die Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland um Asyl nachsuchen, noch einmal vervielfacht. Ende des Jahres werden es, so die Prognosen, um die 800.000 Menschen sein. Nur knapp die Hälfte dieser Antragsteller wird die Anerkennung als Flüchtling oder einen anderen Schutz erhalten. Die andere Hälfte fällt unter die Dublin-Verordnung oder die sichere Drittstaatenregelung. Die einen kriegen in jedem Fall einen Schutzstatus und die anderen in jedem Fall nicht. Und die ganzen nicht so klaren Fälle, die individuell abgearbeitet werden müssen, werden auf den großen Haufen gepackt und nach abgearbeitet. Aber da ist eine Riesenbugwelle aufgelaufen. Dorte Frisch, Ibrahims Betreuerin. Da Ibrahim zuerst in Ungarn Asyl beantragte, fällt er eigentlich unter die Dublin-Verordnung. Dann muss der Staat Deutschland an den Staat Ungarn ein Übernahmeersuchen stellen, aber innerhalb bestimmter Fristen. Diese Fristen sind beim IBO nicht eingehalten worden, also sind jetzt überschritten. Jetzt kann man das rechtens nicht mehr tun, sodass jetzt feststeht, dass die Bundesrepublik Deutschland für ihn zuständig geworden ist. Der nächste Verfahrensschritt ist jetzt die Anhörung beim Bundesamt. Er ist also jetzt seit circa einem Jahr im Lande. Er hat noch keine Anhörung zu seinen Asylgründen gehabt. Das ist eigentlich eine unzumutbar lange Zeit. Es ist aber zurzeit die Normalität. Die Anhörung ist die wichtigste Gelegenheit, ihre Fluchtgründe vorzutragen. Auf ihre Grundlagen entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darüber, ob sie in Deutschland Schutz erhalten. Sie sollten sich deshalb auf die Anhörung gut vorbereiten. Aus einer Broschüre des Informationsverbunds Asyl und Migration zur Anhörung im Asylverfahren. Für mich, ich will eine Ausbildung machen, vielleicht eine Schulabschluss. Aber es gibt keine Schulabschluss, weil die Sprache ist sehr schwierig für mich. Aber ich will. Mein Traum ist, einen Abschluss machen, aber ist sehr schwierig für mich. Aber muss mal gucken. Sei bitte nicht so ungeduldig mit dir. Ja, ich bin ja im Kontakt mit deiner Klassenlehrerin und mit dem Schuldirektor und die sind mit dir sehr zufrieden und die sind überzeugt, dass du in einem Jahr genug Deutsch lernen wirst, um diesen Hauptschulabschluss nach Klasse 9, dass du den schaffen wirst und dass es dann auch weiter nach oben geht. Ja, natürlich. Ich will hier bleiben in Deutschland. Und mit einer guten Qualifikation von der Schule oder von meinem Praktikum, meiner Ausbildung, ja, ich will wirklich bleiben hier in Deutschland. Dank ihrer guten Vernetzung in Velbert ist es Dörte Frisch inzwischen gelungen, Ibrahim in einer Schule unterzubringen, die auch die Kosten seiner Ausbildung übernimmt. Das christlich orientierte Berufskolleg Bleiberg-Quelle. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bringe hiermit ein Gesetzentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung. Bundesinnenminister Thomas de Maizière in der ersten Lesung des Gesetzes am 6. März 2015 im Bundestag. Dieses Gesetz enthält zwei klare Botschaften. Bleiberecht für gut integrierte und rechtstreue Ausländer einerseits und Aufenthaltsbeendigung für diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, andererseits. Und beide Botschaften gehören zusammen. Auf die wachsende Anzahl der Flüchtlinge und Asylantragsteller im Jahr 2014 reagiert die Politik ähnlich wie in den Jahren 1992 und 1993. Wie damals ist nun wieder öfter davon die Rede, dass der Flüchtlingsansturm die Kommunen überlaste, die Menschen überfordere und durch den massenhaften Asylmissbrauch der soziale Frieden bedroht sei. Gegen eine ganz große Mehrheit der Bevölkerung lässt sich Flüchtlingspolitik nicht machen. Und deswegen müssen wir um die Mehrheit dieser Bevölkerung nachhaltig werben und für sie eintreten. Sie ist da. Das Gesetzespaket, was Sie hier heute vorgelegt haben, enthält mit Abstand die schärfsten Einschnitte seit 1993, was das Aufenthaltsrecht angeht. Ulla Jelpke von der Linken in der gleichen Bundestagsdebatte. Die Bundesregierung legt hier ein regelrechtes Inhaftierungsprogramm für Asylsuchende nach dem Motto, wer Asyl beantragt, wird eingesperrt, abgeschoben und darf nie wiederkommen. Als Grund zum Beispiel genügt, dass ein Schleuser bezahlt worden ist von Asylsuchenden. Aber ohne diese Schleuser können die Flüchtlinge häufig gar nicht den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nehmen. Es spricht auf jeden Fall für eine Stimmung, die damals in Deutschland geherrscht hat. Das Gefühl der Ausländerflut, der Asylantenflut. Der Filmregisseur Burhan Kobani. Was in der Asyldebatte, die dem Asylkompromiss voranging, gesät und verschärft und letztlich dann eben mit diesem Asylkompromiss geerntet worden ist, aber deren Nachbeben wir heute noch spüren. Und das Vokabular wird von der Pegida, von der Hogesa, von der AfD benutzt, ist aber mehr oder weniger in der Zeit damals erfunden worden. Im Jahr 2015 gibt es allerdings auch einen erheblichen Unterschied zur Zeit Anfang der 1990er Jahre. Zwar vergeht auch 2015 kaum ein Tag, an dem nicht Flüchtlinge angepöbelt und angegriffen, Flüchtlingsheime in Brand gesteckt werden. Doch auf der anderen Seite wächst in der Bevölkerung auch der Widerstand gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Die Münchner zeigten Herz. In München sind auch heute wieder viele Flüchtlinge empfingen die Menschen mit Applaus nach und wie vor Spenden. Ist die Hilfsbereitschaft groß. Ich möchte einfach zeigen, dass sie hier auch willkommen sind. Ich hoffe von Herzen, dass all den Menschen in Heimat so noch alle finden werden. Und ich bin sicher, dass wir Deutschen dabei helfen werden. Die tausende Flüchtlinge, die seit dem Sommer täglich nach Deutschland kommen, werden von vielen Deutschen in bisher nicht gekannter Herzlichkeit begrüßt und versorgt. Die Willkommenskultur der Zivilgesellschaft setzt die Politik unter Druck. Also erstmal kann ich in Velbert nicht beobachten, dass da eine negative Grundhaltung überhaupt zu dem Asylbewerberheim, also dass da Schmierereien wären oder offene Ressentiments. Das haben sich doch einige Vermieter mit der Zeit gefunden, die von sich aus sich bei der Stadt Velbert, die ja nun für die Behausung der Leute zuständig ist, melden und sagen, wir haben eine Wohnung und wir würden gerne Flüchtlinge da reinsetzen. Dann ist es natürlich schon so, dass für diese Wohnung durchaus noch Miete zu bezahlen ist. Trotzdem müssen die das ja nicht machen. Schon in Guinea war Ibrahim ein begeisterter Fußballspieler. Eines der ersten Dinge, die er in Velbert tat, war, sich nach einem Fußballverein umzuschauen. In der Saison 2014-15 spielt er im Kreisklassenclub Türkgücü Velbert, einem multinationalen Verein mit einem türkischen Präsidenten und einem deutschen Trainer. Auf Ibrahim angesprochen, stellt sich heraus, dass der Trainer bisher keine Ahnung von seiner Herkunft hatte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von seinem privaten Umfeld weiß ich wenig. Ich kenne ihn jetzt nur vom sportlichen Umfeld her. Moment. Jetzt, wo ich das weiß, ist das vielleicht was anderes. Da muss man da vielleicht andere Gedanken machen, weil wir haben schon mal ein bisschen mit ihm geschimpft, weil er so ein bisschen Probleme hat mit der Pünktlichkeit. Aber jetzt, wenn ich das mal so aus diesem Hintergrund weiß und dann erst vielleicht gar nicht so einfach hat, sieht man die Sache auch schon mal ein bisschen anders. Da sollte man immer versuchen, auch solchen Leuten zu helfen, ganz klar. Un jour aura pu imaginer que nous deux on allait s'aimer. Wird es diesen ersehnten Tag geben, an dem wir uns treffen, um uns zu lieben? Je suis prêt à tous les sacrifices, mais je te laisserai jamais. Ich bin zu allen Opfern bereit und ich werde nie aufgeben. S'il te plaît, crois notre amour. Mein Engel, bitte glaube an unsere Liebe. Denn die Politik Deutschlands und die Politik der Europäischen Union ist die, dass man Anträge auf Asyl nur innerhalb der Europäischen Union stellen kann. Und das setzt völlig falsche Anreize. Bernd Lucke, ehemaliger Sprecher der Partei Alternative für Deutschland, AfD, in einem Statement vom 3. Juni 2015. Üblicherweise ist es so, dass man erst eine Eintrittskarte haben muss und dann kommt man rein. In der Europäischen Union ist es anders. Man kommt erst rein und dann wird überlegt, ob man eine Eintrittskarte bekommt. Das setzt die falschen Anreize für alle Zuwanderer, die über Asylstatus oder über Flüchtlingsstatus bei uns Schutz suchen. Die Einwanderungsdebatte ist von einer grandiosen historischen Amnesie geprägt. Wenn wir historisch sozusagen die Zusammenstellung uns der Bevölkerung auch in Europa anschauen, die Zusammenstellung, das Wachsen der europäischen Nation, dann sind die von Anfang an geprägt durch große Wanderungsbewegungen. Im Mittelalter und bis in die 17. bis 18. Jahrhundert haben Städte ganz aktiv Einwanderungspolitik betrieben, um gewisse Wirtschaftszweige anzukurbeln. Und diese aktive Einwanderungspolitik hat letztendlich die Bundesrepublik auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem sogenannten Gastarbeiterprogramm wieder betrieben. Es sind Hunderttausende, Millionen vertriebene Flüchtlinge, Gastarbeiterinnen in Deutschland gewesen, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Im Januar 2015 legt die Bundesregierung den Migrationsbericht für das Jahr 2013 vor, in dem eine Stagnation der Zuwanderung von Fachkräften und Hochqualifizierten festgestellt wird. Seitdem findet ein breiter und intensiver öffentlicher Diskurs über die Bedingungen von Einwanderung statt. Allen voran die Lobbyisten der deutschen Wirtschaft, etwa der Bundesverband Deutscher Industrie, BDI, drängen auf ein umfassendes Einwanderungsgesetz, das es bisher in Deutschland noch nicht gibt. Die ganze Debatte um Fachkräftemangel und vor allem das seit Jahrzehnten Drängen des BDI hat in der Tat war eine wesentliche Kraft, die erreicht hat, dass diese ganz restriktive Haltung im Asylsystem gegenüber Flüchtlingen, die hier wohnen, aufgeweicht wurde, dass es jetzt eben eine frühere Arbeitserlaubnis für Flüchtlinge gibt, dass diskutiert wird, wie kann man die Qualifikation dieser Menschen besser nutzen. Natürlich steht da immer der nationale Nutzen dahinter und trotzdem ist es eine Veränderung für die Leute, die mit akademischen Titeln studiert, aus Syrien, aus Eritrea, aus den verschiedenen Ländern kommen und hier in diesen Flüchtlingsheimen irgendwo in der Pampa vor sich hin gammeln müssen. Mein Kleiderschrank, mein Bett, alles in Ordnung, mein Sofa ist da, Tisch, alles gut. Ja, was fehlt noch? Teppich und ja, klar. Kommt nicht alles auf einmal. Ja, alles kommt langsam, langsam. Mitte März 2015. Dank der Unterstützung seiner Betreuerin Dorte Frisch, aber auch mit Hilfe vieler anderer Menschen aus seiner Umgebung, nicht zuletzt des Sozialamtes, hat es Ibrahim geschafft, eine eigene Wohnung in Velbert zu finden. Der Präsident seines Fußballvereins hilft mit seinem Transporter beim Möbelkauf und beim Umzug. Heute ist mein Esstag hier. Vielleicht kann ich heute hier schlafen, aber ich guck mal. Vielleicht auch das Umziehen kommt vor am Montag oder am Dienstag. Ich muss ein bisschen aufbauen. Ich hoffe, dass meine neue Wohnung gibt mir viel Chance in Deutschland. Wie bist du denn an die Wohnung gekommen? Ich habe mit Frau Frisch gesprochen über das Heim. Ich kann nicht üben, ich kann nicht meine Hausaufgaben machen. Und ich habe auch mit meinem Therapeut gesprochen. Er hat auch mir geholfen und ja, er hat einen Brief geschrieben vom Sozialamt. Ja, er hat dahin geschrieben, sagte, okay, Ibo jetzt, Ibo darf sein Eingewohn haben, weil mit Schule und mit Leuten in Heim, das klappt nicht. Gehst du noch oft zum Therapeuten? Ja, weil ich, ja, manchmal ich habe Stress, ich habe Kopfschmerzen und also mein Weg war scheiße und meine Kindheit war auch schwierig dann und manchmal schlecht, Traum. Albträume. Albträume, ja. Und ich habe manchmal auch Angst. Ein paar Tage später ist es dann soweit, anderthalb Jahre, nachdem er einen Antrag auf Asyl in Deutschland gestellt hat. In Begleitung von Dörte Frisch fährt Ibrahim zur Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Düsseldorf. Die Anhörung beim Bundesamt, ja, die vollzieht sich nach festgelegten Regeln. Man muss zunächst in einem sehr abenteuerlichen Warteraum Platz nehmen und wartet dann da unbestimmte Zeit, in diesem Fall so etwa 1,5 Stunden. Dann wird man hineingebeten zu der Entscheiderin bzw. Anhörerin zusammen mit einem Dolmetscher. Dann gibt es einen festgelegten Fragenkatalog und erst ganz zum Schluss wird man nach dem Reiseweg gefragt und nach den Fluchtgründen. Und da muss man, das ist das, wo man eigentlich die Anzuhörenden auch gut drauf vorbereiten muss, dass die Konzentration halten müssen. Ja, was schwierig, wenn man fragt, warum hast du dein Land verlassen? Ja, man geht nicht einfach, man verlässt nicht einfach sein Land. Ich wollte das nicht, mein Oma verlassen, alleine da. Ich habe auch da geweint. Emotional war sehr, sehr schwierig, weil ich wollte nicht das ausreden. Das gibt mir keine Pression, keine Ahnung, wie. Ja. Hm. Ja, aber trotzdem habe ich alles gesagt, alles erzählt. Die Anhörerin hat sich ihm eigentlich sehr freundlich zugewendet. Das war ein Nähegefühl, was sie in dem Moment einfach empfunden hat. Und das bewerte ich eigentlich nicht als negativ, sondern im Gegenteil. Die Frau hat gesagt, in 3 Monaten, du bekommst einen Brief, wenn du kannst herbleiben oder nichts. Und da habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich hoffe, das klappt. Und sie selbst, hat sie nichts gesagt? Sie hat mir gesagt, okay, weiter mit Schule, mit Arbeit, das ist gut. Weiter Deutsch lernen und ohne Deutsch klappt nicht her. Dann ja, habe ich gesagt, ja, ich wollte Schule weitermachen. Ich wollte das zeigen, mein Interesse zeigen. Mhm. Ja, das will ich. Ich wollte das zeigen, ja, ich kann besser machen. Ich kann zur Schule gehen, ich kann arbeiten. Im April und Mai 2015 wird in der Europäischen Union erstmals diskutiert, das Dublin-System durch eine Quotenregelung zu ergänzen bzw. zu ersetzen. Griechenland und Italien, wo immer noch die meisten Flüchtlinge landen, sollen entlastet werden. Dazu sollen die Flüchtlinge nach einer anhand der jeweiligen Wirtschaftskraft errechneten Quote auf alle europäischen Länder verteilt werden. Ich wollte eine Zukunft hier in Deutschland. Ich weiß, dass man muss korrekt sein, man muss Gas geben. Ich werde alles geben. Ich werde alles geben. Seit Mai 2015 spricht die deutsche Bundesregierung davon, zumindest die Dauer der Asylverfahren verkürzen zu wollen. Das ist möglich geworden, weil mit den Stimmen der Grünen im Bundesrat schon im Jahr 2014 einige Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt wurden. 2015 sollen es noch mehr werden. Die Antragsteller aus diesen Ländern, etwa die Hälfte aller Asylanwärter, werden seitdem massiv in ihre Heimatländer abgeschoben. Für die Aussicht der verbleibenden Asylantragsteller auf ein wirkliches Asyl ändert sich dadurch allerdings nichts. Die ganze Debatte um Arbeitskräfteeinwanderung darf natürlich nicht dazu führen, dass humanitäre Schutzregime wie zum Beispiel das Asyl noch stärker verengt werden, noch stärker restriktiv gehandhabt werden. Es braucht andere Schutzregime auch, nicht nur das Asyl. Die Leute, die über Jahre manche 10 Jahre auf dem Weg sind nach Europa oder in die USA oder in andere regionale Wirtschaftszentren dieser Welt, die fallen nicht unter das Asylrecht. In dem Sinn ist fast das Asylrecht, auch das klassische Asylrecht, viel zu eng, sondern es braucht eine neue Debatte über neue Schutzregime, neue Schutzstandards für die weltweite Migration. Beim Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung am 20. Juni 2015 forderte Bundespräsident Joachim Gauck die Deutschen auf, großherziger gegenüber Flüchtlingen zu sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe ein armes, zerstörtes Deutschland Millionen Flüchtlinge zu integrieren vermocht. Warum sollte ein wirtschaftlich erfolgreiches Deutschland nicht auch dazu fähig sein? Und wir haben lange überlegt, ob wir dieses Bild in den Film reinnehmen. Es gab das Bild schon immer im Buch, aber wir haben lange überlegt, ob das wirklich das richtige Ende ist. Es geht um das letzte Bild. Die letzte Szene in Bohan Kobanis Spielfilm Wir sind jung, wir sind stark. Ein Junge, der in der ersten Szene schon eine Rolle spielt, schmeißt am Ende als letztes Bild einen Stein auf eine vietnamesische Vertragsarbeiterin. Und für mich fliegt dieser Stein eben von 1992 bis ins Jahr 2015. Um dieses Thema nicht im Jahr 1992 zu lassen, sondern um ihn in die Jetztzeit zu holen, muss dieser Stein fliegen und er muss auf den Zuschauer fliegen. Mama mia. Im Sommer 2015 schafft Ibrahim seinen Hauptschulabschluss am Berufskolleg Bleiberg-Quelle. Am 1. August beginnt er im gleichen Berufskolleg eine 2-jährige Ausbildung zum Sozialpraktikanten. Auf den Bescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wartet Ibrahim bis heute. Si tu savais à quel point je t'aime. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe. Et quand je lis dans tes yeux, je peux voir mon avenir. Wenn ich in deinen Augen lese, sehe ich meine Zukunft. Rien ne compte à part nous deux. Nichts zählt, außer uns beiden. Vereint in unserem Lächeln. Ils auront beau essayer. Und wenn sie es auch versuchen, de nous faire tomber. Niemand kann uns jemals trennen. Ils n'y arriveront jamais. Ibrahim will bleiben. Von der Heimatlosigkeit des Asylrechts in Deutschland. Ein Feature von Peter Meisenberg. Es sprachen Peter Meisenberg, Luca Kemmer, Sascha Czorn und Ibrahim. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer, Werner Jäger, Jeanette Wirz-Fabian und Steffen Jahn. Regieassistenz Pia Friede. Regie Martin Zülka. Redaktion Annette Blaschke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.